Wie werden die Leiber der Verdammten sein? Die Leiber der Verdammten werden ohne die Gaben der verklärten Leiber der Seligen sein und werden das schreckliche Mal der ewigen Verwerfung tragen. Kann man sich recht vorstellen, wie das dann ausschaut, aber gut. Gibt es genug Erscheinungen von verdammten Seelen oder Teufeln, die immer in irgendeiner schrecklichen Gestalt erscheinen.